Good morning. Guten Morgen. We keep our promise as always. Wir halten unsere Versprechen, wie immer. We're starting today with the first enemy. Heute beginnen wir mit dem ersten Feind. The first enemy is bitterness and lack of a spirit of reconciliation. Der erste Feind ist Bitterkeit und das Fehlen des Geistes der Versöhnung. Reinhard, what does bitterness have to do with the lack of a spirit of reconciliation? Reinhard, was hat Bitterkeit mit dem Fehlen des Geistes der Versöhnung zu tun? Well, let me explain something to you. This is just Ricardo. Lass mich dir etwas erklären. Coexist. Beide diese Sünden bestehen nebeneinander. In fact, I call them twins. Eigentlich nenne ich sie Zwillinge. They go hand in hand. Where you find one, you find the other. Sie gehen Hand in Hand. Wo du den einen findest, findest du den anderen. We should actually call them Siamese twins. Wir können sie siamesische Zwillinge nennen. You know, the ones who grown together. Sie wachsen zusammen. So bitterness and lack of reconciliation or lack of a spirit of reconciliation, you will find always those two are hand in hand. Bitterkeit und das Fehlen des Geistes der Versöhnung wirst du immer Hand in Hand finden. These completely destroy our lives. Diese zerstören vollkommen unser Leben. They are so destructive that we have to hate them. Not only not tolerate them, but hate them. Sie sind so zerstörend, dass wir sie hassen müssen. Nicht nur nicht tolerieren, sondern sie hassen. See, they will affect our spiritual life. Sie beeinflussen unser geistiges Leben. They will affect our fellowship with God. Sie beeinflussen unsere Gemeinschaft mit Gott. I want you to understand something, my friend. Ich will, dass du etwas verstehst, mein Freund. God is not going to reject you if you live your life with bitterness and not reconciling. Gott wird dich nicht zurückweisen, wenn du dein Leben mit Bitterkeit und dem Fehlen des Geistes der Versöhnung lebst. But your relationship with God is not a one-sided one, just him and you. Aber die Beziehung mit Gott ist nicht einseitig, nur er und du. It's also you and him. Es ist auch du und er. And these sins have to do with your heart. Und diese Sünden haben mit deinem Herzen zu tun. They mess up our heart. Sie bringen unser Herz durcheinander. And God is a heart God. He relates to us from heart to heart. Gott ist ein Herzgott. Die Beziehung ist von Herz zu Herz. So even though God hasn't changed towards us when we allow bitterness and don't reconcile. Auch wenn Gott sich uns gegenüber nicht verändert, wenn wir Bitterkeit erlauben und nicht vergeben. But our hearts have changed. Aber unsere Herzen haben sich verändert. Since our heart have changed and my relationship with God is heart to heart, that means from my side I can't have the same relationship. Dass sich unsere Herzen verändert haben und meine Beziehung mit Gott eine Herz-zu-Herz-Beziehung ist, bedeutet dies, dass ich von meiner Seite her nicht die gleiche Beziehung haben kann. See, that's why John tells us in his epistle that we need to confess our sin. Deswegen sagt uns Johannes in seinem Brief, dass wir unsere Sünden bekennen müssen. Not because for God, for ourselves. Nicht wegen Gott, sondern für uns selber. To make sure that our conscience is clear, our heart is free, and we can live in intimacy with God. Um sicherzugehen, dass unser Gewissen rein ist, unser Herz frei ist und wir in Intimität mit Gott leben können. So that's the first consequence. It actually affects my spiritual life and my fellowship with God. Das ist die erste Konsequenz. Es beeinflusst tatsächlich mein geistiges Leben und meine Gemeinschaft mit Gott. But they do even much more. Aber sie tun sogar noch viel mehr. They actually affect the body of Christ. Sie beeinflussen tatsächlich den Leib Christi. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Paul clearly warns and says bitterness is a root that will affect many. Paulus warnt uns ganz klar und sagt, dass Bitterkeit eine Wurzel ist, die viele beeinflusst. So you imagine. Stell dir vor, that your sin can now affect other people. Deine Sünde kann andere Menschen beeinflussen. You know, in Poland I've been teaching this for so many years. In Polen habe ich das so viele Jahre lang gepredigt. We believe this deceptive lie that my sin is my own personal problem. Wir akzeptieren diese trügerische Lüge, dass meine Sünde mein eigenes persönliches Problem ist. Of course it's not. Natürlich ist es nicht. My sin affects other people. Meine Sünde beeinflusst andere Menschen. Look, I will give you an example. Schau, ich gebe dir ein Beispiel. Imagine that a young man has sex with a young girl. Stell dir vor, dass ein junger Mann Sex mit einer jungen Frau hat. And they are not married. Sie sind nicht verheiratet. Now this girl gets pregnant. Nun wird diese Frau schwanger. And the man decides not to marry this girl. Und der Mann entscheidet, diese Frau nicht zu heiraten. So what happened? Was passiert? You know, is that sin their private matter? Ist diese Sünde ihre private Angelegenheit? Well, on one hand yes, but on the other hand no. Einerseits ja, andererseits nein. Why no? Warum nein? Well, there is a child now growing up without the father. Da gibt es ein Kind, das ohne Vater aufwächst. A child is now growing up without a healthy family. Ein Kind wächst jetzt ohne gesunde Familie auf. So what happened? Was passiert? This child now is negative affected by the sin of these other people. Dieses Kind ist negativ beeinflusst von den Sünden dieser anderen Menschen. This child might have to grow up with a stepfather who will reject it. Dieses Kind muss vielleicht mit einem Stiefvater aufwachsen, der es ablehnen wird. Now because of the rejection of the stepfather, this child grows up completely messed up. Wegen der Ablehnung dieses Stiefvaters wächst das Kind völlig zerstört auf. And hurt people will always hurt people. Und verletzte Menschen werden immer Menschen verletzen. So now as this child grows up, it's going to hurt a lot of people. Wenn dieses Kind erwachsen wird, aufwächst, wird es viele Menschen verletzen. This is just an example. Das ist nur ein Beispiel. Your sin is never your personal private problem because we are part of a body. Deine Sünde ist nie dein persönliches privates Problem, weil wir ein Teil eines Leibes sind. And one member, the Bible says when one member suffers, every member suffers. Die Bibel sagt, dass wenn ein Glied leidet, alle Glieder leiden. So always remember that my sin actually affects the rest of the body. Also erinnere dich immer, dass meine Sünde tatsächlich Auswirkungen auf den übrigen Leib hat. Wenn du nur diese Wahrheit verstehen würdest, würdest du es viel ernster nehmen. You know, Paul tells us in Ephesians chapter 4, in Epheser 4 sagt uns Paulus, wo er uns viele Anleitungen gibt, wie wir ein christliches Leben führen sollen. You know, he says, don't let your sun go down under your anger. Sagt er, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Look what the Passion Translation says in 4:26. Schau, was die Passion-Übersetzung sagt in Epheser 4:26. He says, don't let anger control you or be fuel for revenge, not even for a day. Lass nicht zu, dass der Zorn dich beherrscht oder dich zu Rache verleitet, nicht einmal für einen Tag. Wow. Wow. So. Also. Bitterness is not your personal business. Bitterkeit ist nicht deine persönliche Angelegenheit. It affects your spiritual life, but it also affects other people. Es beeinflusst dein geistiges Leben, aber auch andere Menschen. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.